zuhört. Ich hab Joker Kessler, Gitarre aus Woodstock dabei. Wir kennen uns an uns nicht satt sehen, wie wir alle gemeinsam abgehen. Alle Mann raus aus dem Paradies, verdammt, wir sind frei. Ade, ade, au revoir, mes amis. Die letzte Runde geht auf mich. Ade, ade, au revoir, mes amis. Die letzte Runde geht auf mich. Noch einmal goodbye zu dieser Zeit und wünschen uns Glück, denn jeder Neuanfang ist schwer. Eine Heimat schließt ihre Pforten, wir finden uns wieder an tausend Orten, an denen wir suchen, was wir hier hatten und noch mehr. Au revoir, mes amis. Die letzte Runde geht auf mich. Ade, ade, au revoir, mes amis. Die letzte Runde geht auf mich. Me.